Am 16. Juli fand in der Stadt Mexiko das mexikanische nationale Soziologie-Seminar über Souveränität und Frieden der Welt statt. An der Stirnseite des Seminarplatzes waren die Sonnenporträts von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il angebracht. Die Persönlichkeiten der Soziologie-Studiengesellschaften wie des Internationalen Soziologie-Instituts, des Lateinamerikanischen Soziologie-Instituts und des mexikanischen Kim Il-sungismus, Kim Jong-il-ismus Studienkomitees, die Parlamentarier und die Massen nahmen daran teil. Der Referent und die Redner hoben hervor, die Wahl des Genossen Kim Jong-un zum Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVIAK sei für die Koreaner und auch für die fortschrittlichen Menschen, die gegen Imperialismus, für Souveränität und Weltfrieden kämpfen, ein historisches Ereignis von großer Bedeutung. Sie erläuterten den Rechenschaftsbericht des ZK der Partei der Arbeit Koreas, erstattet von Kim Jong-un auf dem 7. Parteitag, und betonten dann, dass der große Sieg der Sozialideologie und Songun-Politik als der Triumph der Idee und Führung des Präsidenten Kim Il-sung und des Herrn Kim Jong-il und als Sieg des Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus gelte. Auf dem Seminar wurde es besprochen, den Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus aktiv zu studieren und zu verbreiten, um die werktätigen Volksmassen mit der souveränen Idee zu bewaffnen. Dann wurde ein Brief an Marschall Kim Jong-un angenommen.